denke schon. Okay. Gut, dann komme ich jetzt auf deine Frage, Uli. Also zunächst mal ist vielleicht die Frage, in welchem Verhältnis steht das beides zueinander? Also diese vier Reiche, das ist eigentlich, wenn du irgendeine Zusammenfassung der Geschichtsphilosophie von Hegel siehst, dann wird dort eben gesagt, das ist halt, da geht es halt um die Entwicklung der Freiheit, ne? Und dann werden halt diese vier Reiche in ihren entsprechenden Schritten halt dargestellt. So. Das, was es allen Gemeinsamkeiten auf den ersten Blick auffällt zwischen diesen geografischen Grundlagen und dem Fortschritt der Freiheit, ist natürlich, dass auch die Entwicklung der Menschen zu den geografischen, zu ihren geografischen Grundlagen eine Geschichte des Fortschritts an Freiheit ist, weil sie in der Anfangszeit eben ganz von diesen geografischen Grundlagen bestimmt sind und mit der Zeit über die Entwicklung der Technik und der Institutionen sich davon emanzipieren, diese als geringere Beschränkung, also dass sie sozusagen die Schranken, die sie dort haben, in immer größerem Maße aufheben. Ja? Was jetzt meinetwegen wieder auf einer anderen Ebene wieder neu passieren mag, ja, wäre nochmal ein anderer Gedanke, aber der kommt bei Hegel natürlich noch nicht vor. Einen Unterschied gibt es jetzt insofern, als dass diese vier Reiche eben sich konzentrieren auf die Freiheit als solches, auf das Verhältnis von der Freiheit als solches. Das heißt, die sind jetzt, dort wird jetzt explizit geschaut, was für Prinzipien regieren jetzt diese jeweiligen Staaten. Dass das zu tun hat, dass es nicht unabhängig unbedingt von den ökonomischen Grundlagen ist, ist klar, aber es ist auch nicht einfach so, dass diese Prinzipien dieser vier Reiche, wie beim Marxismus, einfach sich reduzieren lassen auf die ökonomischen Grundlagen. Weil wenn ich mir das Ganze angucke, dann ist es so, dass eigentlich unterscheidet Hegel da fünf Geschichten. Das eine ist sozusagen die Vorgeschichte, die würde ungefähr zusammenfallen mit denjenigen Reichen, die den geografischen Grundlagen, die Hegel aus der Geschichte ausschließt, plus er sagt eben, solange die noch keinen Staat gegründet haben, ist es etwas, was in der Geschichte, um die es mir geht, eigentlich nicht vorkommt. Bei ihn interessiert die Geschichte im Hinblick auf die Entwicklung der Freiheit, und da ist für ihn erstmal eine Grundvoraussetzung, dass es gesamtgesellschaftlich sozusagen einen Ort gibt, wo sich das kollektive Bewusstsein sozusagen ausdrückt und sich fortentwickeln kann. Und das ist eben für ihn der Staat. Da die Religion und als Bewusstsein und Kunst als Ausdruck, aber eben gesellschaftlich ist es der Staat. So. Und diese Staatsentwicklung, die fängt in der Talebene an. So, und wenn ich mir jetzt das angucke, diese vier Reiche, dann sehe ich erstmal Orientalismus, gut, Talebenen. Griechenland würde entsprechend den Städten, sagt er auch, wenn er fortgeht zu Griechenland, da ist die Verbindung eigentlich von Gebirge und von Küste, ja, also sozusagen zwei Prinzipien der Freiheit sind dort, und die machen also Schiffsverkehr, da entwickelt sich also die Freiheit. Aber es kommen Dinge hinzu, die man nicht einfach daraus ableiten kann, komme ich gleich drauf. Aber schon bei den Römern wird es schwierig, weil nach den Griechen, die sozusagen das Prinzip der Küstenstädte beherrschen, kommt durch Hegel nichts weiteres. Man kann sagen, gut, die Römer sind dann die Fortentwicklung davon, die haben dann das Mittelmeer als Binnenmeer. Das war dann ungefähr so bei Karl Ritter der das graduell von den Griechen und Phöniziern zu den Römern macht. Die haben das als Mittelmeer, aber das bestimmt auch nicht das Römische Reich, wie wir gleich sehen werden. Und spätestens bei den Germanen, gut, da könnte man nach Karl Ritter dann irgendwie sagen, das sind dann später zur Renaissancezeit die Weltmeere beherrschen, aber die Germanen fangen eigentlich an bei Hegel mit der Entwicklung des Christentums. Und da gibt es insofern eigentlich gar keine gemeinsame Parallele mehr. Aber das passt grundsätzlich auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass ja die mit Fortschreitung der Geschichte, entsprechend mit einer entsprechenden weiteren Freiheit, die geografischen Gegebenheiten eine tendenziell immer geringere Rolle spielen. So, jetzt, wenn ich mir jetzt angucke, das wären jetzt so das Verhältnis von den beiden zueinander betrachtet auf die möglichen Gemeinsamkeiten. Wenn ich mir jetzt nochmal angucke, wie er diese entsprechenden Reiche charakterisiert, dann komme ich noch auf spezifische Unterschiede. Beim Asiatischen, dem orientalischen Staat, wo er in erster Linie eben denkt an die großen Reiche, ist die Identität noch am größten. Das ist ein Reich, wo gerade eben erst man sich aus den geografischen Gegebenheiten herausarbeitet. Dementsprechend ist die Freiheit dort noch am geringsten. Und in Bezug auf das Bewusstsein, die Leute kommen, das, was vor dem Ganzen ist, sind die Familienverbände. Es hat sich entwickelt aus Familienverhältnissen, patriarchalischen Verhältnissen. Da sind unmittelbare Verhältnisse, die Machtverhältnisse, die es dort gibt, sind also zunächst einmal einfach, dass es da ein Oberhaupt gibt und andere sind, die diesem Oberhaupt folgen. Da gibt es zwar dann über die erste Arbeitsteilung und den Städten, gibt es da dann auch ein entwickelte Beamtentum, aber diese Beamten sind auch in dem Verhältnis, ähnlich wie bei einer Familie, dass sie einfach dem Oberhaupt untertan sind und das zu tun hat, was das Oberhaupt sagt. Dementsprechend sagt Hegel, dort ist eigentlich nur einer frei, nämlich das Oberhaupt als solches. Die anderen tun das, was das Oberhaupt sagt, und das ist eigentlich auch gar nicht, in Frage gestellt. Es gibt dort in dem, was ich den absoluten Geist genannt habe, in dem Religion, Kunst, Philosophie macht sich dort im engeren Sinne eigentlich auch noch nicht so bemerkbar zu der Zeit. Aber in der Kunst und der Religion gibt es eigentlich nicht so das Bewusstsein, dass der Freiheit, sondern da ist eigentlich das Bewusstsein, einfach das Bewusstsein, das Darstellung der Religion als der gemeinsamen Substanz. Die Familie ist das Entscheidende, der Ackerbau ist die entscheidende Grundlage und einfach der Staat als solches dargestellt und konzentriert in dem jeweiligen Herrscher. Und weil es eigentlich dieses Bewusstsein auch von der Freiheit dort modern gibt es nicht diese Wertschätzung des Individuums, der Umgang mit den Individuen ist Sklaverei, Auspeitschen und ähnliche Dinge. Ja, wobei natürlich wir wissen nichts wirklich, was sich in dem Bewusstsein der Leute dort abgespielt haben mag, sondern das, was uns bekannt ist, ist halt einerseits Reste von dem Ganzen, die man dann gefunden hat im Rahmen des Kolonialismus, woraus man dann irgendetwas versucht hat, an Parallelen abzuleiten. Auf der anderen Seite eben die Zeugnisse, die es dort schriftlich davon gibt. Aber diese Zeugnisse, da ist nichts, was dem Modernen vergleichbar ist. So, dies kann man in unterschiedlichen Graduationen sehen. Hegel unterscheidet das nochmal, wie es in China, in Indien, in Persien und in Ägypten aussieht. Aber Und er macht da graduelle und auch qualitative Unterschiede, aber alle sind noch bestimmt durch dieses Verhältnis, auch in Ägypten und in Persien. Wobei er in Persien speziell durchaus auch schon einen ersten Funken der Freiheit sieht in dem Parsismus, wo er sagt, halt diese Religion, das ist halt so eine Religion eines Bergvolkes, und da gibt es im Prinzip schon in dieser Kraft des Guten gegen das Bösen, und dass jeder im Prinzip da sozusagen teilhaben kann an diesem entsprechenden Kampf, gibt es, und dem Monotheismus, der im Prinzip auch ausgesprochen wird, gibt es da erste Beziehungen an sich davon, aber die machen sich nicht bemerkbar. Und genauso in Ägypten, in dem Sonnenkönigtum, gibt es auch schon erste Anzeichen. So, aber es ist der Einweis. So, jetzt kommt der nächste Bereich, Griechenland. Und Griechenland ist, wie gesagt, Küstenstaaten, aber da passiert was Neues. Es gibt ja auch in den anderen Ländern gab es Küstenstaaten. Die Phönizier waren eine ganze Kultur von Küstenstaaten. Beim Griechischen sieht er zum ersten Mal so etwas, dass dort eben nicht einfach die Menschen reduziert sind, darauf untertan zu sein, sondern in der griechischen Stadt haben die Leute, die griechische Stadt ausmachen, eine gemeinsame Kultur, wo sie eben gemeinsam diese politische Stadt als politische Bürger sind und sich dementsprechend frei fühlen. Es ist aber keine allgemeine Freiheit, die daraus kommt, aus einem universellen Menschenbild, aus einem Monotheismus. Die Griechen sind ja bekanntlich Polytheisten. Und ökonomisch ist es so, dass eigentlich nur wenige Griechen frei sind. Ich weiß nicht, 10% oder wie viel. Die übrigen sind Sklaven. Das Ganze basiert ökonomisch auf Sklaven. Und dem liegt also nicht zugrunde irgendein allgemeines Menschenbild, sondern es liegt zugrunde der Gedanke, wir hier als die freien Stadtbürger sind gemeinsam frei, und aus dieser Freiheit ergibt sich auch ein entsprechendes, und dann das, oder sagen wir mal, das korrespondiert mit einer entsprechenden religiösen Auffassung und einer entsprechenden künstlerischen Auffassung. Es werden jetzt nicht einfach in der Kunst dargestellt, die beherrschende Mächte einfach als irgendwelche Symbole, die einem gegenüberstehen und die einen vielleicht erdrücken, die großartigen Herrscher und das großartige religiöse Prinzip, sondern es werden im Prinzip die Götter dargestellt, eigentlich wie die Menschen selbst, die leben im Prinzip ganz ähnlich wie die Stadtbürger, die können sich darin wiederfinden, ist nicht etwas ihnen gegenüber, und dementsprechend ist auch die Kunst, die dort hervorgebracht wird, eben eine, die dies darstellt, wo sich die Menschen einfach wiederfinden, die den Menschen eigentlich als Mittelpunkt hat, die den Menschen als geistiges Wesen zum Mittelpunkt hat, und es ist dementsprechend auch eine Zeit, die sich interessiert eben für die Wissenschaft und für die Philosophie und die erste eigentliche Blüte der Philosophie hervorbringt. Ist also in gewisser Weise ein erster Höhepunkt, der Hegel sagt so ein Lichtpunkt der Geschichte, aber natürlich behaftet mit dem großen Manko, dass das Ganze nur bezogen ist auf die Griechen selbst, die sehen ja die übrige Welt als Barbaren, und auch nur bezogen eben auf diese herrschende Stadtbevölkerung, nicht auf die Sklaverei, also kein universelles Prinzip. So. Das nächste geschichtliche Volk, was relevant ist und bei Hegel dann dementsprechend auch vorkommt, sind die Römer. Die Römer haben bekanntlich die Griechen erobert Und diese Römer sind in gewisser Weise eine Negation von dem Vorigen. Also dort findet wieder eigentlich ein Despotie statt. Ja, bei den Römern gibt es das Römische Kaiserreich. Da ist wieder einer an der Spitze. Der Senat spielt im Prinzip keine Rolle und sie beherrschen militärisch die Welt, erobern alles, gliedern es in das Römische Reich ein und in ihrer ist also in einer gewissen Weise eine, ist es wieder sozusagen eine Aufhebung von dem Vorigen und in ihrem Privatrecht. Dies kennen sie eigentlich gibt es auch so etwas wie, dass da Personen abstrakt, dass da genauso wie militärisch sozusagen abstrakt die Völker Rom unterworfen werden in dem Privatrecht eigentlich auch die Personen, insofern sie juristische Personen sind, auch abstrakt von ihren Besonderheiten abstrahiert. Das ist einerseits ein Rückschritt gegenüber dem Griechentum, auf der anderen Seite ist es ein Fortschritt für ihn, weil hier ein allgemeines Prinzip, nämlich in dem, dass alle unterworfen sind, sind sie wieder gleich, die Besonderheit des Griechentums fällt halt weg. Insofern ist es einerseits ähnlich wie im Orientalismus, wo alle unterworfen sind, aber jetzt sozusagen auf einer neuen Ebene. Und es ist so, dass das Römertum nicht einfach das Griechentum, negiert, sondern das Griechentum das besiegte Griechentum findet in der Kultur von dem Römischen Reich auch Eingang. Die griechischen Sklaven belehren die Römer und zumindest das ganze oströmische Reich, wo eigentlich der wirtschaftliche Zentrum ist, mit den Kornkammern in Ägypten und so weiter und Nahen Osten und Griechenland, spricht Griechisch. Ne? Nur der Westen, der dann später das europäische Abendland ist, spricht Lateinisch. Im ganzen Osten ist Griechisch die Sprache der Gebildeten und der Verwaltung. In dieser Abstraktion, die es dort gibt, wo auch die griechischen Götter dann praktisch nur noch eigentlich Schatten ihrer selbst sind, ist eigentlich, weil es dort ansonsten außer dieser Abstraktion eigentlich kein richtig beherrschendes Prinzip ist, gibt es dann einerseits ein Unglücklichsein über diese Zustände, es gibt Aberglauben. Es gibt Unfreiheit, Sklaverei in riesigem Maße. Auf der anderen Seite entwickelt sich in diesem Römischen Reich eben das Christentum, was halt diese Unglücklichsein, ja, das ein Zentrum halt von dem Christentum, das Unglück der Welt, aber in diesem Unglück der Welt eben die innere Freiheit dem gegenüberstellt und das Individuum dem gegenüberstellt. Es gibt einen Gott, es entwickelt sich aus dem Judentum im Christentum. Das Judentum hat ja auch wiederum seine Verbindung zu Persien und zu Ägypten historisch, wo der Monotheismus hervorgekommen ist. Im Monotheismus ist eigentlich durchaus schon angelegt die entsprechende Gleichheit der Menschen untereinander. Und das war nur im Griechentum ähnlich, im Judentum ähnlich wie beim Griechentum bezogen, halt nur gedacht auf ein Volk. Und im Christentum ist diese Freiheit jetzt angelegt und diese innere Freiheit steht in einem Gegensatz zum Römischen Reich. Und dieses Prinzip, was dort da ist, was ist potenziell dazu angelegt, das Römische Reich zu sprengen. Von den Grundprinzipien her. Es ist aber erst einmal so, wie wir wissen, dass es zunächst einmal die Menschen interessiert, vor allen Dingen die Sklaven, die entsprechend die Mehrheit des Römischen Reiches ist. Es ist ist ein Prinzip, das auch vom Römischen Reich dann, was immer mehr eigentlich seine Gründe, sich erkennt, dass es keine eigentlichen geistigen Grundlagen hat, was am Zerfallen ist, was den Äußeren, was bedrängt ist von außen, was aufgenommen wird von den Kaisern dann als Prinzip des Kaiserreichs, um es zu retten. Aber das Kaiserreich ist eigentlich nicht kompatibel mit dem Christentum. Das kann es also nicht retten. Und es führt im Prinzip dann, mit dem Christentum ist also eigentlich schon ein Prinzip eingetreten, was über das Römische Reich hinausgeht. Und das Römische Reich wird dann gespalten. Es entwickelt sich das Byzantinische Reich, was eigentlich ein Rückfall ist, zwar äußerlich christlich, aber in vieler Hinsicht eigentlich ein Rückfall in den Orientalismus. Die Kirche ist dort dem Staat untertan. Die Christen sind in erster Linie gute Staatsbürger. Es entwickelt sich daraus das orthodoxe Christentum, wo eigentlich die Freiheit nicht als Negation auch das Bestehende also nicht so stark ist. Und was eben völlig beherrscht ist, auch eben von diesen Traditionen der ganzen Entwicklung Orientalismus, Griechentum, Römisches Reich. Es entwickelt sich im Weströmischen Reich eigentlich etwas völlig Neues. Das Weströmische Reich wird praktisch komplett zertrümmert. Das Einzige, was eigentlich als Erinnerung an das Römische Reich übrig bleibt, ist der Vatikan, der entsprechend aber nicht einfach der zwar das römische Recht entsprechend hat und die lateinische Sprache hat, aber eben gerade nicht die weltliche Beherrschung der Welt oder gar die militärische Beherrschung der Welt, sondern dort ist das Ganze nur vermittelt über die Prinzipien des Christentums. Die germanischen Völker, die eingewandert sind in das Römische Reich, die das Römische Reich zertrümmert haben, sind eigentlich von ihrer Natur her noch welche, die vor dem Zeitpunkt der Stromzivilisation sind. Die kommen aus den germanischen Wäldern, haben dort ersten Ackerbau gehabt, aber Zivilisation, die sie haben, sind in erster Linie eigentlich Stammeszusammenhänge, die halt nur durch das Römische Reich dann teilweise eben Bekanntschaft gemacht haben mit anderen Dingen, und die fangen jetzt an, komplett ihren Staat neu auszubilden. Und dieser Staat beruht einerseits auf den alten Stammesstrukturen, holt sich zweitens aus dem Römischen Reich als Bausteine, so wie die römischen Städte die Bausteine geholt werden, um ihre Häuser zu bauen als Steinbruch, holt man sich auch aus der römischen Kultur als Steinbruch Teile von ihrer Kultur für das neue Reich, aber im Gegensatz zu Byzanz, das einfach nur das Ganze weiterentwickelt, wird durch diese Steinbruchfunktion besteht eigentlich die Möglichkeit, alles auch neu zu ordnen. Und in diesen Staaten wirkt jetzt, weil die zum Christentum überkehren, die christliche Religion, aber die haben jetzt nicht einfach, in der christlichen Religion war durchaus, wie sich im Römischen Reich entwickelt hat, ist sie ja auch befruchtet worden eigentlich von den ganzen früheren Religionen und von der griechischen Philosophie, aber jetzt in den germanischen Völkern, die haben nicht eine eigene religiöse Tradition, die jetzt dem Christentum inhärent ist. Gut, es gibt halt Aberglauben, die sich halt speziell in der katholischen Kirche dann auch entsprechend niederschlagen und in der Volksreligion eine Rolle spielen, aber die Prinzipien des Christentums kommen den Leuten als Äußere gegenüber und werden mit der Zeit verinnerlicht, die werden besser begriffen. Und die sind für Hegel letztlich in dem Zeitpunkt der Aufklärung, ist jetzt sozusagen die Zeit, wo seine Zeit, sozusagen, wo diese Prinzipien durchdacht werden und wo sozusagen ihr Innerstes, nämlich dass der Mensch frei ist und dass alle Menschen frei sind, wo die verstanden werden und wo die bewusst, wo man sich dieser bewusst wird. Hegel sieht vielleicht noch als kleine Anmerkung, Hegel sieht da durchaus den Islam auch positiv. Der Islam kommt in der im Mittelalter, das Mittelalter wird eigentlich in der europäischen Wahrnehmung, es ist hauptsächlich eine europäische Geschichte, es ist aber eigentlich welthistorisch, war zum Zeitalter des Mittelalters die historische Macht, das kommt bei Hegel eben nur am Rande vor, eigentlich der Islam. Dort war eigentlich das Zentrum der Kultur der Welt, war auch das Reich, was eben Indien, China, die alte Antike, alles von dem entsprechend zusammenbringt. Und Europa hat sich stark an Islam abgekämpft. Das war das Bemühen eigentlich des Mittelalters, dem irgendwie etwas entgegenzusetzen. In den Kreuzzügen ist man sich dem auch bewusst geworden und hat den Islam als Feind gesehen und hat das gleichzeitig so gesehen, dass eben die Identität des Christentums, die ja in Jerusalem ist, in den heiligen Städten, dass man die wieder kriegen müsste. Man hat also dort das als Feind gesehen. Und der Islam war aber schon weil es ein Monotheismus war, war es ein Prinzip schon dort gesetzt, dass alle Menschen frei waren, und zwar eigentlich klarer als in der mittelalterlichen christlichen Religion. In der mittelalterlichen christlichen, deshalb haben sich die Aufklärer in ihrer zu ihrer Zeit sich einerseits auf China als ein perfektes Staatswesen der Bürokratie, aber eben auch auf den Islam berufen. Wir fanden den Islam besser, klarer, einfacher als das Christentum, das in voller Gerümpel war. In dem Christentum, das hatte ich noch vergessen, ist es aber so. Nochmal, ist das jetzt deine Interpretation oder ist das Original Hegel? In dem letzten Teil über den Islam ist es so, es gibt in. Verbinde ich Sachen, die bei Hegel drinstehen, mit Interpretation von mir. Es ist so, dass in der Weltgeschichte ist eigentlich kommt der Islam vor im ersten Teil des Germanischen Reiches. Ja, er sieht also das Ganze auch sozusagen jetzt weder orientiert er den Islam bei den Römern noch bei dem Orientalismus, sondern er sieht das also auch als einen Teil des Germanischen Reiches, wo es also um das Prinzip der Freiheit geht. Historisch gesehen sagt er aber natürlich korrekt, das ist die Anfangszeit des Mittelalters und interessiert sich dann für den anderen. Ja? Aber es ist so, dass zum Beispiel in seiner Religionsphilosophie ordnet er den Islam praktisch ein, etwa auf dem Niveau der Aufklärung. Ja? Und das heißt, da kommt er später hin. Und dies ergänze ich jetzt sozusagen damit, mit meinen Kenntnissen davon, dass eben die Aufklärung sich in der Tat auch dann entsprechend den Islam damals zum Vorbild genommen hat. Es gibt ein Buch von Armin, der sich da zum Beispiel das Verhältnis von Goethe und dem Islam beschäftigt hat. Auf jeden Fall, die haben das gesehen als Klarheit, als etwas, was da eben hinausgeht über die Aberglauben und die ganzen Verschnörkelungen des damaligen Katholizismus. Daraus ergibt sich eigentlich dann noch das Problem zu sagen, okay, wenn der Islam einfach das Wirkungsmächtigere ist, warum braucht es dann das Mittelalter sozusagen als unnötigen Umweg Ja? Und da ist, und da komme ich, und da ist etwas, was Hegel am Mittelalter oder überhaupt im Christentum ausarbeitet, was im Islam nicht vorkommt. Und das ist dasjenige, dass es dort nicht einfach nur drauf ankommt, dass sozusagen alle frei sind und alle gleich sind, sondern es geht ihm dabei auch darum, weil solche Abstraktionen, sagt er, die entsprechen halt den orientalischen Formen des Geistes, den Anfangsformen. Am Anfang ist immer das Abstrakte, sondern im Christentum ist auch die Besonderheit, geht es auch um die Besonderheit, da geht es um das Individuum. Die Leute sind nicht nur frei als Abstrakte, wie im Orientalischen, wo sie alle beherrscht sind, oder eben im Römischen, wo sie alle eben dann dem Staat unterworfen sind oder vom Recht her Rechtspersonen sind, sondern sie werden auch in ihrer Besonderheit geschätzt. Und sagt dann zum Beispiel in der Kunst, wenn ich mir christliche Kunst angucke, dann sehe ich an den gotischen Kirchenportalen zum Beispiel die Einzelnen als Individuen dargestellt. Und es gibt die Jünger, die Individuen sind und nicht einfach nur die 12 Jünger von austauschbaren Jünger von Hegel, von Christus sind. Und diese Besonderheit, das ist eigentlich die Wirkung des Mittelalters, dass das das Reich ist, wo die Besonderheiten natürlich bis in ihre Kauzigkeiten und so sich herausbilden in diesen Staaten. Und dieses Prinzip der Besonderheiten, die eben nicht einfach abstrakt gleich sind, zusammen mit dem Prinzip, dass die Menschen aber alle teilhaben eben am selben Prinzip des Vernünftigen, dass es einen Gott gibt, der sie geschaffen hat, dem, vor dem sie gleich sind. Diese beiden Prinzipien, die gilt es sozusagen zu vereinigen, und insofern ist das die Geschichte von der Aufklärung. Und wenn man dann die Aufklärung halt weiter anguckt, dann ist es so, dass die Aufklärung als Gegengewicht zu dem Katholizismus und dem Mittelalter dann mehr den Part betont, dass alle Menschen eben gleich sind, während die Reaktion auf die Aufklärung, die Romantik, halt mehr den Teil betont der jeweiligen Unterschiedlichkeit und Besonderheit. Und im Prinzip geht es in Hegels Philosophie darum, diese beiden Dinge zusammenzudenken, zu gucken, wie sie miteinander vereint werden können. Okay, und dementsprechend wäre natürlich, das ist ganz klar, es das heißt dann immer, die hegelsche Philosophie ist da die Krone, aber es ist klar, jeder Philosoph, der irgendwie was taugt, müsste eigentlich eben versuchen, all diese Sachen zusammenzudenken, so dass alles an seinem Platz ist. Ja, und damit höre ich eigentlich auf.